einmal zum Doktor gehen, Herr Doktor. Das kann doch nicht so weitergehen, Herr Doktor. Sicher hat Professor Freud auch für Sie etwas bereit, was Sie von dem Leiden, das Sie leiden, ganz befreit. Das ist ja nicht mehr anzusehen, Herr Doktor. Sie sollten wirklich mal, Sie müssten wirklich mal, also Sie müssten wirklich mal zum Onkel Doktor gehen.